Spoon von Ken aus dem Jahr 1971 aus dem TV-Krimi Das Messer, einer von vielen Soundtrack-Beiträgen der Gruppe, die auch auf einem eigenen Album mit dem Titel Soundtracks versammelt sind. Und im Moment gibt's gerade eine Ausstellung zu Ken. Ein Album wurde wieder veröffentlicht und in dem Song haben Sie gerade Irmin Schmidt am Keyboard gehört, einen der Mitbegründer von Ken, der ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben mal gesagt, als wir angefangen haben, also Sie, die Truppe von Ken, als wir angefangen haben, Musik zu machen, da wussten wir ganz genau, was wir nicht machen wollten. Was wollten Sie nicht machen damals, 1968? Wir wollten keinen Bandleader haben, kein Mitglied, das die Songs schreibt und wir die dann fleißig üben, bis wir sie können, sondern, jetzt muss ich es doch positiv sagen, wir wollten halt gemeinsam die Musik erfinden, spontan und vor allen Dingen gemeinsam, ohne Komponisten. Der Komponist ist die Gruppe. Ist die Gruppe. Und Sie wollten sich auch, soweit ich das gehört habe, absetzen von dem, was damals amerikanischer Rock'n'Roll war, deutsche Musik war? Sie wollten es war gar nicht alles so irgendwie, wir wollten anders sein als etwas. Meine Idee war, ich wollte ein paar Leute zusammentrommeln, die aus den verschiedenen Bereichen, die das Neue im 20. Jahrhundert repräsentieren. Es gab die neue Musik mit dem großen N. Das heißt, die aus der Tradition der europäischen Kunstmusik entstanden ist, Stockhausen und so etwas. Und darin bin ich aufgewachsen. Ich gehörte dazu. Ich wollte eine Gruppe gründen, wo aber die anderen neuen Elemente der Musik des 20. Jahrhunderts, nämlich vor allen Dingen Jazz und Rockmusik, das war ganz neu. Und das kam auch nicht aus Europa, es kam aus Amerika in erster Linie und dort kam es aus Afrika. Und mit Afrika, das bedeutet ja auch, es gab im 20. Jahrhundert eine sehr plötzliche Öffnung auf außereuropäische Kulturen, zumindest bei den Künstlern. Zwar hat die Generation meiner Eltern irgendwie bei afrikanischer Musik oder bei chinesischer an Katzenmusik und sonst was gedacht, aber es gab sie unter Künstlern, vor allen Dingen auch in der Malerei zum Beispiel, beim deutschen Expressionismus, der stark von afrikanischer Kunst beeinflusst ist. Und das war das dritte große Element, diese Öffnung zu außereuropäischer Musik. Und das wollte ich in einer Gruppe vereinen. Und da habe ich mir Leute zusammengesucht, wie zum Beispiel Jackie, der eben in der ganzen Jazz sich durch die gesamte Jazz-Geschichte getrommelt hat. Das war der Drummer dann. Das war der Drummer. Und Sie selbst, Sie haben schon gesagt, Entschuldigung, Sie kamen von Stockhausen. Es gab noch einen zweiten Schüler von Karl-Heinz Stockhausen. Den habe ich ja dort bei den Kursen, Stockhausen-Kursen kennengelernt. Das war der Holger. Holger Tschuka? Ja, Holger Tschuka, der als Instrumentalist klassische Kontrabass gelernt hatte. Und ich war Dirigent und Pianist und habe Klavierabende gemacht. Und dann hat der Holger den Michael mitgebracht, einen 10 Jahre jüngeren als ich, richtigen, damals sagte man Beat-Gitarristen. Und damit waren eigentlich diese Elemente alle abgedeckt. Und wir sind nicht zum Beispiel so eine Gruppe, die aus Freunden auf der Schule mit 16 mal eine Rockgruppe gründen, sondern das war schon gezielt diese Idee. Und daraus ist kein geworden. Die Idee, etwas Neues in die Musik einzubringen. Und wir sollten noch mal hören, wie das geklungen hat, oder Uwe? Ja, ein Beispiel aus der, wenn man so will, späten Phase von Ken. 1976 erschien das Album Flow Motion, das, soweit mir bekannt ist, teilweise im Kunstkopfverfahren aufgenommen worden ist. Stimmt das? Nicht aufgenommen, aber gemischt. Gemischt, immerhin. Ja, das hat nicht viel gebracht. Aber es war trotz alledem ein großer Erfolg in England. Und aus diesem Album hören wir den Titelsong Flow Motion.